Erster, das sind die Namen der Söhne von Israel. Sie kamen mit Jakob nach Ägypten. Jeder brachte seine Familie mit. Zweiter, die Söhne hießen Ruben, Simeon, Levi und Juda. Dritter, dazu kamen Issachar, Sebulon und Benjamin. Vierter, auch Dan und Naphtali, Gad und Asser gehörten dazu. Fünfter, insgesamt waren es 70 Personen von Jakob. Josef war schon vorher in Ägypten. Sechster, dann starben Josef und seine Brüder. Alle Menschen aus dieser Zeit starben. Siebter, die Israeliten bekamen viele Kinder. Sie wurden eine sehr große Gruppe. Das ganze Land war voll von ihnen. Achter, ein neuer König regierte nun in Ägypten. Er kannte Josef nicht mehr. Neunter, er sagte zu seinem Volk, die Israeliten sind zu viele. Sie sind stärker als wir. Zehnter, wir müssen einen Plan machen. Sonst werden sie noch mehr. Im Krieg könnten sie unseren Feinden helfen. Dann verlassen sie das Land. Elfter, die Ägypter gaben ihnen harte Arbeit. Die Israeliten bauten Städte für den Pharao. Die Städte hießen Pithom und Ramses. Zwölfter, aber die Israeliten wurden immer mehr. Die Ägypter bekamen Angst vor ihnen. Dreizehnter, deshalb zwangen die Ägypter die Israeliten zu sehr harter Arbeit. Vierzehnter, sie machten ihr Leben schwer. Sie mussten Ziegel machen und auf dem Feld arbeiten. Die Arbeit war sehr hart. Fünfzehnter, der König von Ägypten sprach mit den Hebammen. Sie hießen Schifra und Pua. Sechzehnter, er sagte, helft den hebräischen Frauen bei der Geburt. Tötet alle Jungen. Aber lasst die Mädchen leben. Siebzehnter, die Hebammen hatten aber Ehrfurcht vor Gott. Sie taten nicht, was der König sagte. Sie ließen die Jungen leben. Achtzehnter, der König rief die Hebammen zu sich. Er fragte, warum lasst ihr die Jungen leben? Neunzehnter, die Hebammen sagten, die hebräischen Frauen sind stark. Sie gebären ihre Kinder sehr schnell. Wir kommen oft zu spät. Zwanzigster, Gott war gut zu den Hebammen. Das Volk der Israeliten wurde noch größer und stärker. Einundzwanzigster, die Hebammen hatten Ehrfurcht vor Gott. Deshalb schenkte Gott ihnen eigene Familien. 22. Da gab der Pharao einen Befehl an alle, werft alle neugeborenen Jungen in den Fluss Nil. Nur die Mädchen dürft ihr leben lassen.